Welcome to the club. Show me your innocence. We'll be right back. Oh, this is the Welcome to the club, live im Studio, live in the mix, Tala 2XLC. Und seine CD haben wir verlost. Die Gewinner sind Carsten Kurschat aus Gladbeck und der Jan Sorek aus Hilden. Herzlichen Glückwunsch, ihr bekommt die zwei CDs von Tala 2XLC oder auch 2XLC, die neue Single Innocence. Welcome to the club. Don't.

Sunshine Live. Wir sind unter euch. Welcome to the club. Thank you. We'll be right back.